Ich danke allen Menschen und allen Gruppen, die dabei unterstützt haben, zu mobilisiert haben. Ich danke allen Menschen, die sich hier versammelt haben. Ich danke allen Unterstützer und Unterstützerinnen, die dazu beigetragen haben, dass diese Erinnerung, dass dieses Denkmal heute stattfindet. Willkommen Revolution! Willkommen Gruppenarbeiterinnenmacht!